Radio Ladies First. Auf UKW 100,4 MHz. Live unterwegs. Für Sie. Mit Ihnen. Zusammen auf Tour. Live unterwegs. On the best station. The best station with the best music. Ist wieder da. Charlie! Zur Disco Mega Night am Samstag, den 2. Oktober in Horb in der Hohenberghalle. Die Super Mega Disco Reggae Night mit Charlie 2000. Action bitte. Hallo Nachtschwärmer. Einlass ab 19 Uhr, Live-Übertragung ab 20 Uhr. Showtime! Der Flug geht ab! Samstag, 2. Oktober, Horb am Neckar, Radio Ladiesfest, live unterwegs. Ach komm! Da muss man hin. Body count.